I miss you. I miss you. Ich betrete unsere Wohnung zum ersten Mal allein. Die Stille ist so schön, genauso sollte es immer sein. Mein Wunsch war es oft, dass du nicht bei mir bist. Doch jetzt ohne dich merke ich erst, wie es ist. Jahre sind vergangen und ich fühlte mich gefangen. Nun bin ich frei, doch habe Tränen auf den Wangen. Das Verlangen nach dir wird nun wach, zu spät. Ich lieg da und mach die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Kämpfe gegen den Schmerz, doch verliere die Schlacht. Ich hab gedacht, ich bin stark, brauche nur mich. Ich hab gedacht, dass ich sag, ich liebe dich nicht. Jetzt sitz ich also hier bei Kerzenschein. Sehe Schatten an der Wand, doch der Schatten ist allein. Mein Herz ist kalt, ich glaub, ich erfriere. Komm doch zurück, du fehlst mir. Du fehlst mir. Spiegel stehen. Meine Augen hassen den, den sie sehen, sie verstehen nicht das, was ich tat. Ich sehe zum Mond, frag die Sterne um Rat. Warum ließ ich das zu, warum ließ ich sie gehen? Warum musste der Wind meine Träume verwehen? Es geschehen so viele Dinge um mich herum. Ich höre tausende von Fragen, doch die Antwort bleibt stumm. Zum ersten Mal fühle ich das, was es heißt, wenn der Schmerz so beißt, dass dein Herz zerreißt. Du weißt, du schreist, doch du kannst dich nicht hören. Dein Geist entgleist, will sich gegen dich verschwören. Es ist schwer, ohne dich zu sein. Seh den Schatten an der Wand, er fängt an zu weinen. Es ist so kalt, ich glaub, ich erfriere. Komm doch zurück, du fehlst mir. Du fehlst mir. Der Schatten verbleicht, die Kerze erlischt. Ich lege mich ins Bett, hab die Tränen weggewischt. Aufgemischt ist mein Inneres, ich bin allein. Schließe meine Augen und schlafe ein. Dein Geruch ist überall, ich atme ihn ein. Spüre dich und ich fall in Träume. Sehe dich, sehe mich, wir hatten doch was, was der Ewigkeit glich. Ich strich über deine Haut und dein Haar. Erinnere mich, wie verliebt ich doch war. Da sind die Schatten, von dem einer jetzt fehlt. Ich sehe, wie die beiden sich lieben. Es quält mich so sehr, dass ich aufstehen muss. Mach die Kerze nochmal an, gib dem Schatten einen Kuss. Er ist zu kalt und riecht nicht nach dir. Komm doch zurück, du fehlst mir. I miss you. Said you'd be gone, baby. Du fehlst mir.